Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Father of Magdalena. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Father of Magdalena. Don't you ever stop. Come on, come on. Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Father of Magdalena.

Für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. Let your body take control. Thank you. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Father of Magdalena. Thank you.